Lektion 11. 11a. 11a. Побываем на немецком телевидении. Hören Sie gut zu. Woran arbeiten Sie denn im Moment? Wir entwickeln gerade ein neues Programm fürs Frühstücksfernsehen. Im Herbst, wenn Sie in der Produktion sind, werden Sie an dem Programm mitarbeiten. Was für eine Sendung soll denn das werden? Wir wollen ein wirklich neues, originelles Frühstücksfernsehen entwickeln, das auch die Zuschauer anspricht, die Frühstücksfernsehen bisher abgelehnt haben. Sind das denn nicht einfach Menschen, die morgens nicht fernsehen wollen? Möglicherweise schon. Aber es geht uns darum, eine informative Sendung mit Niveau zu schaffen. Ich freue mich, dass wir daran zusammenarbeiten können. Hören Sie zu und wiederholen Sie. Над чем вы работаете в настоящий момент? Woran arbeiten Sie denn im Moment? Сейчас мы разрабатываем новую передачу для семейного просмотра за завтраком. Wir entwickeln gerade ein neues Programm fürs Frühstücksfernsehen. Осенью, когда вы будете работать в производственном отделе, вы будете над ней работать. Im Herbst, wenn Sie in der Produktion sind, werden Sie an dem Programm mitarbeiten. Какого рода это будет передача? Was für eine Sendung soll denn das werden? Мы хотим создать принципиально новую и оригинальную утреннюю семейную передачу, которая заинтересует даже тех зрителей, которые раньше не признавали подобных программ. Wir wollen ein wirklich neues, originelles Frühstücksfernsehen entwickeln, das auch die Zuschauer anspricht, die Frühstücksfernsehen bisher abgelehnt haben. Разве дело не в том, что эти люди просто не смотрят телевизор по утрам? Sind das denn nicht einfach Menschen, die morgens nicht fernsehen wollen? Может быть. Möglicherweise schon. Но мы рассчитываем создать информативную передачу на уровне. Aber es geht uns darum, eine informative Sendung mit Niveau zu schaffen. Рад, что мы можем вместе работать над этим. Ich freue mich, dass wir daran zusammenarbeiten können.